Amigo muchacho, sativa tabaco, du hijo de puta, extrum den lasso, el barrio sabo. Kaisers intactos, futtern die Genachos, schließen keinen Pack, no. Mit der Hell auf den Assos, unloyale Spackos, machen auf die, aber sind so männlich wie Chaco. Gay Prinzip, ey du Free, du bist dich mit dem 90er Raver Spleen. Denn mein Flow erschlägt dir das motherfucking Hater-Team. Ich bin so verheerend wie ein Major Deal und verteile mehr Körbe als Kobe Bryant früher bei irgendeinem Lakers-Spiel. Wir sind zwar nada Mexikaner, doch mit ganz viel Tequila geht's nach Guadalajara. Die Chicas sind Granadas aus Schweden, vom Balkan auf jeden noch leichter zu haben als Eva von Eden. Du willst den Lifestyle von uns erleben, hör auf zu reden, spar bisschen Pasta. Ey, Caramba, fett Mexikaner, shit in Tequila wie Sabu Pizarra. Amigo El Barrio auf dem Weg mit Sombrero, Mischo Muchachos und brav wie drei Pfarrer. Adios vamos, haha, hombre, weißt du wirklich nicht, wie man hier richtig trinkt? Schön wie der Wurm in der Flasche für Veganer oder nachts geschleuste Mexikaner für Texaner. Oh, hombre, selten nachgedacht, oh, hombre, selten so gelacht, hast mit Chicas, trinkt Tequila in etwas so. Stirbt der Pass, tanzt Flamenco mit dir die ganze Nacht, wenn Samus auf den Tag wie Zorro, so Porno. Oh mein Gott, spiel Mexican Golf über Mauern, aber nur wenn's mich bockt. Wir sind zwar nada Mexikaner, doch mit ganz viel Tequila geht's nach Guadalajara. Die Paten aus Bolivia, meine Ombre sind loco, doch meistens gechillt. Falsch aus Brasilien, bezwungen, gekillt. Neuer Tag, neuer Rap, Kabinett, der Blockbuster-Film, yeah. Ist der Blockbuster-Film, yeah. Wir sind zwar nada Mexikaner, doch mit ganz viel Tequila geht's nach Guadalajara. Die Chicas sind Granadas aus Schweden, vom Balkan auf jeden, noch leichter zu haben als Eva von Eden. Du willst den Lifestyle von uns erleben, hör auf zu reden, spar bisschen Para. Wir sind doch keine Kolumbianer, doch mit viel Kokaina fühlen wir uns wie Kubaner oder Paten aus Bolivia. Meine Ombre sind loco, doch meistens gechillt. Hasch aus Brasilien wird smoken, gekillt. Neuer Tag, neuer Rap, Kabinett, der Blockbuster-Film, yeah. Neuer Tag, neuer Rap, Kabinett, der Blockbuster-Film. Neuer Tag, neuer Rap, Kabinett, der Blockbuster-Film, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.